ευτυχία. Kann sein, dass ich altmodisch bin. Doch glaub mir, ich weiß genau, wovon ich sprech. Willst du jetzt mich oder ihn? Auf zwei Paar Distanzen geht nun einmal schlecht. Da hast du Pech. Entscheiden, das willst du dich nicht. Und pickst dir aus allem das Beste heraus. Doch zufällig liebe ich dich. Macht mir noch was aus. Ganz oder gar nicht, gehen oder bleiben. Ganz oder gar nicht, du musst dich entscheiden. Und weil ich dich liebe, will ich's auch wissen. Ganz oder gar nicht, und nicht nur ein bisschen. Ganz oder gar nicht, und nicht nur ein bisschen. Ganz oder gar nicht, gehen oder bleiben. Ganz oder gar nicht, du musst dich entscheiden. Denn weil ich dich liebe, will ich's auch wissen.